begrüße euch aus meiner Raumstation. 100 Meilen über der Erde. I transmit. Digital Data Clash Cluster. Produced in 64-Bit Audio. Das System. Übersetzt. Realität. In Frequenz. The system translates reality to frequency.